Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die wilden Erdbeeren tauchen auch in den ganz frühen Filmen schon auf. Also junge Menschen, die baden und den Sommer genießen und dann wilde Erdbeeren essen. Christina Jaspers, Filmhistorikerin, inszenierte an der Deutschen Kinemathek in Berlin eine Retrospektive über Ingmar Bergman. Also es ist eine gewisse Leichtigkeit oft damit verbunden, also eine Art von unbeschwerten, naturverbundenen Lebens. Und im siebten Siegel ist es dann ja auch die Abendmahlszene mit Joff und Mia, also mit Josef und Maria, wo diese wilden Erdbeeren gereicht werden und der Ritter noch einmal davon träumt, ja, wie ein glückliches Leben in einer Familie auch aussehen könnte. Also die wilden Erdbeeren stehen eigentlich für dieses unbeschwerte, glückliche Leben, was man immer nur temporär erreicht. Wilde Erdbeeren ist auch der Titel einer der bekanntesten Filme des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman. 1957 kam er in die Kinos. Der 78-jährige Arzt Isak Borg erinnert sich in einer Art Traumszene daran, als Sarah, seine damalige Verlobte, als junges Mädchen Walderdbeeren pflückte. Guten Morgen, schönes Kind. Was machst du, liebste Cousine? Hast du keine Augen im Kopf? Ich pflücke Erdbeeren. Wen willst du mit diesen lieblichen Früchten erfreuen? Wilde Erdbeeren von den zarten Händen einer sanften Jungfrau gepflückt. Du Narr. Wilde Erdbeeren können nur Walderdbeeren sein. Jene winzigen Früchte, die versteckt im Unterholz wachsen und dennoch süß sind. Sarah hat einen ganzen Korb davon gesammelt, als ihr Cousin kommt und etwas zudringlich wird. Prompt lässt sie den Korb mit den Erdbeeren fallen, als er sie küssen möchte. Meine ganzen schönen Erdbeeren. Was wird Isak sagen, wo Isak mich doch wirklich lieb hat? Die Erdbeersuche steht für das Entdecken einer Kostbarkeit, aber auch für ihren Verlust. Die Hauptfigur, der 78-jährige Arzt Isak Borg, hatte sehr lange keine solchen Momente mehr. Aufgewachsen in einem autoritären Elternhaus mit einer kühlen Mutter, ist er selbst eine kühle, verschlossene Person geworden. Im Traum begegnet ihm immer wieder der Tod. Ich glaube, dass man die Erdbeeren und den Tod durchaus in Beziehung setzen kann. Das kommt in den wilden Erdbeeren vor, aber auch in dem Film Einen Sommer lang von 1951. Da geht es um einen Rückblick, um eine glückliche Liebe. Und der Sommer wird geschildert, sie haben gemeinsam wilde Erdbeeren genossen. Es war also noch alles ein großes Versprechen auf diesen Sommer. Und der junge Mann kommt dann um kurz darauf. Also auch da ist es sozusagen der starke Kontrast zwischen dem Glück, was unheimlich flüchtig ist, und der Tod, der einen erwartet. Der Film Wilde Erdbeeren enthält mehrere sehr eindringliche und lange Traumsequenzen. Hier geht es um schwierige familiäre Beziehungen, Distanz, Unverständnis und Einsamkeit. Fast 10 Minuten dauert jene Traumsequenz, in der Isak Borg auf sein Leben zurückblickt. Eine Prüfungssituation, in der er sowohl als Arzt als auch als Ehemann scheitert. Was wird die Strafe sein? Die Strafe? Ich weiß nicht. Vermutlich die übliche. Die übliche? Natürlich. Einsamkeit. Einsamkeit. Sicher? Einsamkeit. Gibt es denn keine Gnade? Was fragen Sie mich? Ich bin für Gnade nicht zuständig. Als Isak Borg seiner Schwiegertochter bei einer Autofahrt von seinen Träumen erzählen möchte, reagiert sie gleichgültig, desinteressiert. Wilde Erdbeeren enthält viele Themen, die Ingmar Bergman auch in späteren Filmen beschäftigen. Autoritäre Familienstrukturen und Beziehungskrisen, Schuld und Verantwortung. Themen, die eng mit seiner eigenen Lebensgeschichte verbunden sind. Als Sohn eines evangelischen Pastors wird Ingmar Bergman 1918 im schwedischen Uppsala geboren. In seiner Autobiografie schreibt er: Unsere Erziehung beruhte hauptsächlich auf Begriffen wie Sünde, Bekenntnis, Vergebung und Gnade. Sie waren konkrete Faktoren in den Beziehungen von Eltern und Kindern zueinander und zu Gott. Nach einem besonderen Kindheitserlebnis benannte Bergmann seine Biografie, Laterna Magica. Eine solche nämlich bekam sein älterer Bruder Duck als Weihnachtsgeschenk. Ingmar Bergmann war damals 9 Jahre alt und hatte sich nach einem Kinobesuch nichts sehnlicher gewünscht als einen Kinematographen. Auf dem weißen Klapptisch, unter den sonstigen Weihnachtsgeschenken meines Bruders, stand der Kinematograph. Mit seinem gekrümmten Schornstein, seiner fein geformten Messinglinse und dem Gestell für die Filmrollen. Ich fasste einen schnellen Entschluss, weckte meinen Bruder und schlug ihm ein Geschäft vor. Ich bot ihm meine 100 Zinnsoldaten für seinen Kinematographen. Da Duck eine große Armee besaß und mit seinen Freunden immer in kriegerische Vorhaben verwickelt war, schlossen wir einen Vertrag, der beide Seiten zufriedenstellte. Die Atmosphäre im protestantischen Elternhaus hat Bergmanns Filme maßgeblich beeinflusst. Christina Jaspers, Mitherausgeberin des Buchs Wahre Lügen, Bergmann inszeniert Bergmann. Das Glaubensthema zieht sich ja eigentlich durch Bergmanns gesamtes Werk, fängt schon sehr früh an, die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und in der Jungfrauenquelle wird es das erste Mal ganz explizit. Da geht es natürlich ja um noch eine Art heidnischen Glauben, also um eine Art Wunderglauben. Und er selber hat das dann im Rückblick auch mal so als einen kindlich naiven Glauben bezeichnet. Also, dass sich Gott einem wirklich offenbart, dass man ein Zeichen erhält, ein eindeutiges Zeichen. 1960 entstand der Film Die Jungfrauenquelle. Als Vorlage für das Drehbuch diente eine mittelalterliche Sage aus Schweden. Eine Familiengeschichte mit einer Aschenbrödelkonstellation. Die böse Stieftochter Ingeri ist eifersüchtig auf die gute Tochter Karin. Während Ingeri ihre Ängste und Nöte dem heidnischen Gott Odin anvertraut, beten Karin und ihre Eltern zu einem christlichen Gott. Als Karin von den Eltern zur Kirche geschickt wird, um dort Marienkerzen anzuzünden, gerät sie in die Fänge von 3 Wegelagerern. Die 2 Ältesten vergewaltigen sie und ermorden sie am Ende. Bei alledem sieht die Stieftochter Ingeri aus der Ferne zu und greift nicht ein. Später quälen Ingeri Gewissensbisse, sie glaubt, dass sie Schuld auf sich geladen hat und bekennt dies ihrem Stiefvater. Der Stiefvater umarmt sie dabei. Der Film verschränkt immer wieder christliche und abergläubische Motive. Bergmann beschreibt eine Gläubigkeit, die dem Menschen seine Ängste nicht nimmt, sondern im Gegenteil diese verstärkt. Das Thema des Films: Der Mensch erschafft sich Gott nach seinem Bilde, gemäß seiner Vorstellungskraft, seiner Erfahrungen, Lebenslage und psychischen Verfassung. Ein Gottesbild als Ergebnis menschlicher Ängste, Zweifel und Hoffnungen. Gespenster, Dämonen und andere Wesen ohne Heimstatt umgeben mich seit meiner Kindheit, schreibt Ingmar Bergmann in seinen Essays. Sie haben mir ins Gesicht geblasen, mich geschubst, mich mit Nadeln gestochen, an meinem Pullover gezerrt. Sie haben gesprochen, gefaucht und geflüstert. Es waren deutliche Stimmen, nicht sonderlich verständlich, aber ignorieren konnte ich sie nicht. Jungfrauenquelle lebt wie viele Filme Bergmanns von extremen Hell-Dunkel-Kontrasten, Überblendungen und Schlagschatten. Oft sorgt das Licht für eine unwirkliche, bühnenartige Atmosphäre. Die Lichtdramaturgie erinnert an religiöse Szenen von Malern wie Caravaggio und El Greco. Überhaupt orientieren sich die Tischszenen, die Mutter-Tochter-Motive an religiösen Bildern wie dem Abendmahl, der heiligen Familie und Mariendarstellungen mit Kind. Die Filmkritik der schwedischen Boulevardzeitung Expressen beschrieb bei seinem Erscheinen, wie der Film aufgenommen wurde. Mit Jungfrauenquelle ist etwas Neues in Bergmanns Produktion und in den schwedischen Film überhaupt getreten. Hervorragende Ansätze hat es auf beiden Seiten viele gegeben, aber hier haben wir den seltenen Fall, dass wir vor einem vollkommenen, endgültigen, besonderen Kunstwerk stehen. Das heißt nicht, dass es keine Einwände gäbe. Viele finden, dass Bergmann sich nicht in eine so schreckliche Legende hätte verlieben sollen. Andere, und dazu gehöre auch ich, finden die Gestaltung der Vergewaltigungsszene abstoßend. Einige Jahre später empörte sich die Öffentlichkeit vehement. Anlass lieferte der Film Das Schweigen, der 1963 in Schweden in die Kinos kam. Der Film löste bald in Deutschland und in den USA eine heftige Diskussion aus. Das Schweigen enthält die Selbstbefriedigungsszene einer Frau, einen Liebesakt in einer Theaterloge, eine weitere Liebesszene, die mehrfach als Vergewaltigung gedeutet wurde, und eine Sexszene in einer Kirche. Bereits in Schweden hatte der Film für viel Wirbel gesorgt. In Deutschland ging es dann um die Diskussion Kunstwerk oder Pornografie. Die Bild-Zeitung, aber auch andere Zeitungen titeln also, dass das ein wirklich gefährlicher Film sei. Also Bergmann-Film ist gefährlich, schrieb die Abendzeitung. Und es wurde tatsächlich davon berichtet, dass Frauen, die diesen Film gesehen haben, hinterher in eine Klinik eingewiesen werden mussten. Die Bild-Zeitung schrieb: Proteste, Proteste, Proteste. Gegen Bergmann-Film das Schweigen. Berlin, 25. März. Immer mehr Krach um den Ingmar-Bergmann-Film das Schweigen. Nachdem bei der Staatsanwaltschaft Duisburg immer mehr Strafanzeigen eingegangen sind, nachdem Bundestagsabgeordnete nach dem Staatsanwalt gerufen hatten und katholische Frauenorganisationen in Bayern protestierten. Das Interessante ist wirklich, dass man diesen Konflikt zwischen Politik und Kirche daran sehr gut aufmachen kann. Denn es gibt eben die ungewöhnlichen Fronten, dass die Kirchen im Großteil zumindest diesen Film befürworten und sagen, dass das eigentlich für Jugendliche auch zu anregenden Gesprächen führen könne über gesellschaftliche Probleme und dass die Politik eigentlich vor allem einschreiten möchte. In den USA werden Szenen des Films zensiert. In Deutschland gibt die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, das Schweigen ab 18 Jahren frei. Mit folgender Begründung: Dieser Film von allerhöchstem künstlerischen Rang, wurde in der internen Beratung angeführt, sei mit äußerster formaler Ökonomie ausgestattet. Das bedeutet, nichts Unwesentliches geschehe. Jeder Szenenteil habe seinen tiefen Sinn, nichts ereigne sich als Selbstzweck. Aufgesetztes oder Spekulatives könne nicht unterstellt werden. 1972 dreht Bergmann Szenen einer Ehe. Der Film erscheint sowohl als mehrteilige Fernsehfassung als auch in einer Kinoversion. Am Anfang befragt eine Reporterin Marianne und Johann zu ihrem Leben und ihrer Beziehung. Ich nehme mir das Recht, mich um meine Angelegenheiten selbst zu kümmern. Leben und leben lassen, das ist stets mein Motto gewesen. Es wird mir übel, wenn ich von all diesen neuen Heilslehren höre. Ich habe da eine andere Meinung. Ach ja, und wie ist die? Ich glaube an menschliches Mitgefühl. Können Sie das etwas näher erläutern? Nun, ich bin fest davon überzeugt, wenn der Mensch schon von Kindesbeinen an lernen würde, für seine Mitmenschen Interesse zu zeigen, würde die Welt bestimmt anders aussehen. Halt, bleiben Sie so. Nicht bewegen. Sehen Sie die Kamera. Danke, danke. Vielen Dank. Das war's. Johann und Marianne sind seit 10 Jahren verheiratet, haben 2 Töchter, sind beruflich erfolgreich, sie als Anwältin, er als Wissenschaftler. Ihre scheinbar harmonische Ehe wird in Frage gestellt, als ein befreundetes Ehepaar zu Besuch kommt und sich beim gemeinsamen Abendessen einen Rosenkrieg mit einigen Seitenhieben auf Johann und Marianne liefert. Christina Jaspers. Fragen, die ihn ja im Grunde sein Leben lang auch beschäftigen, sind eben die nach Schuld oder Vergebung. Also es gibt sehr viele Filme, in denen die Männer zu den Frauen sagen, bitte vergib mir. Das zieht sich wirklich durchs gesamte Werk. Und in einem Film wie Szenen einer Ehe wird das natürlich nochmal besonders deutlich, dass der Mann eigentlich ja fast wie ein Kind um Vergebung bettelt und trotzdem weiter Schuld und Schuld auf sich lädt und sagt, ich kann aber nicht anders, ich muss fremd gehen, ich muss dich enttäuschen, aber bitte verzeih mir das doch jetzt auch noch. Und das ist natürlich auch eine bestimmte kindliche Haltung einem Gott gegenüber. Dieses um Vergebung betteln und dennoch im Grunde nicht wirklich was an seinem Leben ändern wollen. Szenen einer Ehe zeigt, wie sich 2 Menschen voneinander entfernen, aber durch einen getrennten Prozess seelischer Selbstbefragung und Reifung wieder neu einander annähern. Jahre vergehen. Johann versucht ein neues Leben mit der wesentlich jüngeren Studentin Paula. Marianne findet einen Mann, der sie im Gegensatz zu Johann auch erotisch entflammt. Einmal im Jahr treffen sich Johann und Marianne zu einem gemeinsamen Urlaub und lernen sich dabei neu kennen. Auch als Bühnenregisseur hat Bergmann mehrere Beziehungsdramen inszeniert. Eine besondere Nähe hatte er zu August Strindberg. Nachdem die schwedischen Finanzbehörden Bergmann wegen angeblicher Steuerhinterziehung verklagt hatten, suchte er 1976 in München eine neue Existenz. Am Münchner Residenztheater inszenierte er 1981 August Strindbergs Fräulein Julie. Johannes Ketzler, heute Intendant der Kreuzgangspiele Feuchtwangen, war damals Bergmanns Assistent. Was ihn an Strindberg fasziniert hat, war der Wahnsinn. Und natürlich das Grenzüberschreitende. Und er war ein sehr genauer Kenner von Strindberg. Er kannte die ganzen Stücke in- und auswendig. Und er kannte die Romane. Er hat sehr viel Strindberg zitiert. Das war natürlich klar. Also er sagt auch, das ist natürlich eine der künstlerischen Wurzeln. Er hat sich sehr genau beschäftigt gehabt mit dem intimen Theater von Strindberg. Er hat mit Schauspielern gearbeitet, die mit Strindberg noch gearbeitet hatten. Die Proben zu Fräulein Julie waren besonders intensiv. Es geht zum Beispiel um die Frage der Lebensfähigkeit von Fräulein Julie. Fräulein Julie, eine adlige Tochter, wirft sich in einer Sommernacht weg an einen Bedienten. Und man muss sich die Frage stellen, warum tut sie das? Was ist das Spiel, das sie treibt? Und da hat Bergmann für die Schauspielerin sehr intensiv und klar dargelegt, dass die Julie auf einem Trip ist, der für sie absolut tödlich sein muss und tödlich sein wird. Und das hat er sehr, sehr genau und sehr präzise kombiniert mit den persönlichen Möglichkeiten, die diese Schauspielerin für sich hatte. Und da ging er sehr in die Gefährdung auch der Person der Schauspielerin, aber immer noch behütet, das fand ich schon sehr außergewöhnlich. Wobei ich sagen muss, dass diese Schauspielerin die Premiere, weil sie so nahe an diese Rolle gekommen waren, nicht spielen konnte. Sie hat es dann später nochmal nachgeholt. Bei den Proben ging es darum, die Tiefe eines Charakters zu erfassen. Ganz lapidar meinte Bergmann, wenn es langweilig ist, ist es schlecht. Johannes Ketzler beobachtete eine besonders eindringliche Szene während der Proben zu Anton Tschechows Drei Schwestern. Der Offizier Werschinin hat sich in eine Frau verliebt, muss aber die Stadt bald verlassen, weil seine Kompanie verlegt wird. Das ist eine sehr berührende Abschiedsszene. Und man hat bei Tschechow den Eindruck, dass die beiden Figuren danach eigentlich kaum mehr weiterleben können. Bergmann hat darauf gedrungen, dass die Schauspieler das erleben auf den Proben. Und das haben sie auch. Das haben sie wirklich tief beglaubigt gespielt. Und dann sagte der Bergmann zu dem Schauspieler, und gleichzeitig spielst du jetzt bitte noch, dass während du dich von dieser Frau verabschiedest und dein Leben in Trümmern vor dir liegt, gleichzeitig spielst du noch, dass du ungeheuer erleichtert bist darüber, dass du aus der Beziehung rauskommst. Der Schauspieler hat natürlich zuerst irritiert reagiert und das ist ja nicht einfach. Also zwei so konträre psychische Bewegungen dann zu spielen, aber irgendwann hat er es geschafft. Und das war dann wirklich sehr, sehr faszinierend zu sehen und das hat eine Totalität dann des Menschseins in dem Moment. Das war sehr berührend. Was Bergmann überhaupt nicht ertragen konnte, waren Ironie oder Zynismus als künstlerische Haltung. Ich weiß natürlich nur, dass Schauspieler oft versuchten und sagten, kann ich da in dieser Szene, also ich erinnere mich, dass Herr Schmiedinger das des Öfteren vorgeschlagen hat, könnte ich in der und der Szene nicht vielleicht sogar ein bisschen den und den Schauspieler karikierend nachspielen, um sozusagen eine Hommage auch an diesen Schauspieler in mein Spiel mit einfließen zu lassen. Und so etwas hat Bergmann strikt abgelehnt. Er sagte, Ironie hat letzten Endes in einer tief gegründeten künstlerischen Arbeit nichts zu suchen. Da wurde er auch sehr radikal. Oft war Bergmann bereits eine Stunde vor Probenbeginn im Theater, begrüßte jeden Schauspieler, nahm sich Zeit für ein persönliches Gespräch oder eine Diskussion über die jeweilige Rolle. Die Grenzen zwischen Leben und Arbeit verwischten dabei häufig. Zu weit ging er permanent. Also das war ja auch die Kraft seiner Person. Das war auch das Charisma. Das war auch die Wucht seiner Erscheinung. Und das hat ihn ja auch weltberühmt werden lassen. Als Filmregisseur arbeitete Bergmann immer wieder mit denselben Schauspielern. Bibi Andersson, Erland Josephson, Günnel Lindblom, Max von Sydow und Liv Ullmann. Der Kameramann Sven Nyquist begleitete Bergmanns Arbeit mehrere Jahrzehnte. Zuletzt auch bei Fanny und Alexander. Die Filmhistorikerin Christina Jaspers. Es ist der letzte große Film von Bergmann, in dem sehr, sehr viele seiner wichtigen Schauspieler auftauchen und vor allem auch sehr viele seiner Themen, die ihn eigentlich ein Leben lang beschäftigt haben. Es spielt ja oft die Autobiografie bei ihm eine Rolle, das Elternhaus, der Vater, der Pastor, das protestantische Elternhaus, auch die Großmutter, die die Welt der Fantasie für ihn verkörpert. Und all das hat er hier noch einmal inszeniert, sehr opulent. Die Szenenbildnerin Anna Asp hat uns berichtet, dass er im Detail zu ihr gesagt hat, nein, da muss noch ein Deckchen drauf. Bei meiner Großmutter sah das anders aus. Der Tisch stand dort. Das heißt, das ist wirklich ein Wiederauferstehen lassen seiner Kindheit. Und es ist wirklich ein Schlussklang. Also es war für ihn auch der Abschied vom Kino. Typisch für Bergmanns Filme ist ein Ende, in dem eine Hoffnung aufscheint oder zumindest angedeutet wird. Viele seiner Hauptfiguren sind bereit zu einer Entwicklung oder vollziehen eine Wandlung. Der Arzt aus Wilde Erdbeeren wird sanftmütig, verzeihend. Marianne und Johann in Szenen einer Ehe finden nach vielen Jahren neu zueinander. Und der Schriftsteller David aus Wie in einem Spiegel hat eine Einsicht gewonnen. Aber auf einmal verwandelt sich meine Leere in Reichtum und die Hoffnungslosigkeit in Leben. Es ist wie eine Begnadigung, Peter. Von der Todesstrafe. Ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass die Filme optimistisch enden. Ich glaube, viele Filme Bergmanns enden offen. Und damit gibt es zumindest die Möglichkeit, dass sich doch auch alles nochmal zum Guten wenden kann. Wenn ich jetzt an Filme wie Das Schweigen denke, also oder auch Persona, also Filme, die sehr existenzielle Themen behandeln, sehr hart inszeniert sind, sowohl in der Auseinandersetzung als auch in der Ästhetik, harte Schwarz-Weiß und so weiter, wo alles eigentlich aussichtslos erscheint, dann enden sie oft so, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, es gibt doch die Möglichkeit der Kommunikation oder es gibt die Möglichkeit, dass sich etwas ins Gute wenden könnte, auch wenn das vielleicht noch nicht ausformuliert ist. Bist du mir böse, wenn ich jetzt für einen Augenblick weggehe? Nein, Peter. Ich mache inzwischen das Essen fertig. Also bis später. Papa hat mit mir gesprochen.